Lektion 2. Text 4. Ist hier noch frei? Und wie lange sind Sie schon in der Bundesrepublik? Ich bin erst seit 3 Monaten hier. Und Sie? Ich bin schon 8 Jahre hier. Ich arbeite bei Ford. Und Ihre Familie, ist die auch hier? Ich wohne zusammen mit meinem Mann. Er arbeitet auch bei Ford. Aber meine Kinder, die sind in Zagreb, bei meiner Mutter. Und Sie? Ist Ihre Frau auch hier? Nein, ich wohne allein. Ich habe ein Zimmer in der... Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, natürlich. Warten Sie schon lange? Ja, schon über 1 Stunde. Oh je! Hier bei der Ausländerbehörde muss man immer lange warten. Sie sind wohl neu hier? Ja, ich bin erst seit 2 Wochen in Deutschland. Haben Sie vielleicht Feuer? Nein, leider nicht. Rauchen ist ja sowieso verboten. Nein, es ist nicht verboten. Aber ich habe kein Feuer. Ich rauche nämlich nicht. Aber da drüben raucht jemand. Fragen Sie den doch mal. Sie wohnen also allein. Und was machen Sie hier in Deutschland? Tja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Eigentlich bin ich... Der Nächste, bitte. Oh, das bin ich. Also dann, auf Wiedersehen.